Ja, ihr Lieben, es ist Nacht, es ist 1 Uhr und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Abend kein festes Thema. Und das heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800-5678-111 und die Faxnummer 0800-5678-110. Manfred ist Hallo. Der Erste heute Nacht, 40 Jahre alt. Hi. Schönen guten Morgen, was ist dein Thema? Ja, es ist eigentlich ein dummes Thema, ein sehr trauriges Thema. Es geht um Rex Gildo. Mhm. Ein dummes Thema ist es nicht, es ist ein trauriges Thema. Ja, eben, ein trauriges Thema. Ich kannte Rex Gildo und ich glaube auch zu wissen, warum er diese dumme Tat, es ist eine dumme Tat, es ist eine Scheißtat, warum er aus dem Fenster gesprungen ist. Und war ganz einfach. Woher kennst du ihn, kurz vorher abgeklärt? Wie soll ich das kurz beschreiben? Ich stamme ja auch aus der Medienbranche und wir hatten damals schon 6 Jahre her eine Veranstaltung, wo eben Rex Gildo eben auch auftrat. Mhm. Und man lernt sich da natürlich kennen. Was hast du da gemacht? Warst du Moderator oder warst du Produzent oder was Backstage hast du? Backstage und bisher die Künstler betreut, eben auch dann unter anderem auch Rex Gildo. Mhm. Und man lernt sich kennen und gut, es stimmt, Rex Gildo trinkt ein bisschen gern und der Alkohol und man lernt sich kennen und man lernt sich besser kennen und man hat sich halt dann auch in der Garderobe ein bisschen ganz nah kennengelernt und also auf Deutsch gesagt, wie soll man das sagen? Man ist sich sehr nahe gekommen. Mhm. Und Du hast eine These, alle Welt mutmaßt ja nur oder rätselt darüber, warum er das getan hat. Du hast eine These, welche Gründe dahinter stecken? Die These ist keine These, ist eigentlich eine Tatsache, denn Rex Gildo war schlicht und einfach schwul. Nur, er durfte es nicht sein. Pass auf, Manfred. Diese Gerüchte gehen durch die Welt, ich weiß das. Aber ich möchte sehr gerne respektieren, dass der Mann Rex Gildo in der Öffentlichkeit nicht darüber gesprochen hat. Dass er das nicht gemacht hat, darüber kann man verschiedene Meinungen sein. Ich möchte jetzt nicht hier jemanden outen, vor allen Dingen nicht jemanden, der gerade einen Tag tot ist. Ich möchte nicht etwas tun, was nicht in seinem Sinne ist. Insofern möchte ich darüber nicht weiter sprechen. Ich weiß, das Gerücht ist in der Welt. Er kann sich dazu nicht äußern und er ist 60 Jahre alt geworden und hat sich dazu nicht geäußert. Und das möchte ich einfach respektieren. Das Problem ist, wir hatten dann auch noch sehr lange Telefongespräche auch, also es war jetzt keine Affäre und in diesem Sinne, aber es war einfach gut, mal eine nette Bekanntschaft und dann auch eine Freundschaft, eine telefonische leider, weil es einfach terminlich einfach nicht mehr ging. Und seine Probleme waren schlicht und einfach, er durfte nicht so sein, wie er war. Und diese Angst, die er hatte, das ging einfach über die Medien, weil hinter Rex Gildo stand ja nicht nur die Person, es stand ja eine ganze Maschinerie an eine Firma, die auf Geld aus war, die Geld verdienen musste. Und da durfte Rex Gildo nicht der sein, die er war. Mhm. Und du weißt ja selber, es gab ja öfters mal Gerüchte, die Bildzeitung voran, dass er hier mal und dort mal und da wurde gemunkelt. Wir munkeln mal nicht. Ich beschließe erstmal dieses Thema der sexuellen Orientierung. Ich würde dich gerne fragen, da du aus der Medienbranche kommst und das vielleicht auch ganz gut einschätzen kannst, wie schätzt du es denn ein, dass er letztendlich über dieses Hossa nie hinausgekommen ist? Wie sehr hat ihm das wirklich zu schaffen gemacht? Ich habe heute in Stern TV ein Interview gesehen mit Roberto Blanco. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja, und Roberto Blanco hat, finde ich, das hat er bei Alfred Biolek neulich auch gesagt, für mich ist selbstverständlich herübergebracht, dass ihm das sogar Spaß macht, immer wieder seinen großen Hit zu singen und ihn das alles andere als depressiv macht. Er sagt, ich bin froh, dass ich einen Hit hatte und das Publikum mag das sehr gerne und ich präsentiere es halt wirklich mit Freude. Wie war das bei Rex Gildo? Er war mit Freude bei der Sache. Er war einfach der Mensch, der anderen Leuten eine Freude machen musste, wollte. Mhm. Und aber dadurch, dass er so in der Öffentlichkeit stand, war er nicht mehr... Hat er gerne dieses Lied gesungen? Ja, hat er. Doch, er stand voll und ganz hinter dem, was er gemacht hat. Und dann kam er natürlich auch, ich meine, gut vor 6 Jahren, da war er jetzt 54, 55, natürlich die Altersprobleme noch mit dazu. Und dann natürlich auch, wie es gerade im deutschen Schlager ist, die Zielgruppe. Das müssen erwachsene Leute sein, das ist eine bestimmte Zielgruppe, die halt auf ihn steht. Und die darf natürlich nicht wissen, was er privat wirklich macht. Und das war wirklich sein großes Problem. Also ich habe heute im Fernsehen einen Ausschnitt, eine Videoaufzeichnung gesehen von seinem letzten Auftritt vor ein paar Tagen. Schlimm, ja. Und da wirkte er nun wirklich nicht wie jemand, der gerne so auftritt und auch der gerne dieses Lied singt. Das fand ich schon sehr das hat mich sehr berührt, weil es sprang einem quasi entgegen, wie welcher Spannung er stand und welchem Unglück er vermutlich lebte in der Zeit auch schon. Und du wirst lachen, ich habe bei den Aufzeichnungen oder beziehungsweise Sendungen in der letzten Zeit, wo man ihn hin und wieder mal gesehen hat, hatte ich hin und wieder das Bedürfnis, mal wieder zu versuchen, ihn zu erreichen. Aber es klappte einfach nicht. So, ich finde, der Mann hat uns allen, die wir den Schlager mögen, so viele Jahre halt auch Spaß bereitet, Freude bereitet. Ich finde, dass man sich jetzt so verhalten sollte, nachdem er gestorben ist, wie er es gerne hätte. Und ich wünsche mir sehr, dass die Boulevardmedien jetzt nicht tausend Sachen in die Welt setzen und irgendwelche Gerüchte schüren. Und das ist der Punkt, wo ich gerne sagen würde, ich getraue es mich gar nicht zu sagen, aber dass eben teilweise, nicht alle, aber teilweise die Medien Rex Gildo jetzt dahin gebracht haben, wo er ist. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir, Manfred, alles Gute. Danke. Tschüss, Manfred. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Tina, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Tina? Ja. Ja. Du gehst ganz nah an den Telefonhörer. Ja. So besser? Ja, ich hoffe. Thema. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber naja. Kennen wir. Ja, bei mir geht es darum, ich bin mit meinem Ex-Freund fremdgegangen. Wir wollen es uns vorstellen. Du bist mit deinem Ex-Freund fremdgegangen. Das heißt, du hast jetzt wieder einen neuen Freund? Ja, ich habe vor circa 10 Monaten mit dem Schluss gemacht. Und bin dann vor circa 5 Monaten mit denen in eine Kiste gegangen. Und habe jetzt ein ganz großes Problem. Ich bin schwanger von meinem Ex. Und mein jetziger Freund weiß nichts davon. So, da hast du dich aber wunderbar reingeritten. Ja. Wobei das gar nicht wunderbar ist und gar nicht zum Lachen ist. Nee. Seit wann bist du schwanger? Wie vielte Woche? Also ich bin jetzt Anfang 5. Monat. Ach, Anfang 5. Monat. Ja, und also das heißt mein jetziger Freund freut sich auf das Kind und ist halt fest davon überzeugt, dass das seins ist. Ja, und wie gedenkst du vorzugehen? Willst du ihn in diesem Glauben lassen? Ja, also ich weiß es nicht, also... Ich weiß es aber ganz klar. Also ich kann es ihm nicht sagen, weil ich liebe ihn und ich habe halt Angst davor, wenn ich es ihm sage, dass er mich verlässt. Also Tina, ich möchte gar nicht mit dir weiter darüber diskutieren, sondern meine Auffassung ist vollkommen klar. Meine Auffassung ist vollkommen klar, dass du dieses deinem Freund sagen musst. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Du musst es ihm sagen. Willst du jetzt jeden Tag, jede Woche, die du länger wartest, ist die Lüge schwieriger und schlimmer. Das wirst du am eigenen Leibe wahrscheinlich schon merken. Hättest du es ihm ganz am Anfang gesagt, wäre es nicht so schlimm wie jetzt. Ja, ich meine, wir ziehen jetzt auch noch zusammen, jetzt zum 1.11. Was für eine fulminante Lebenslüge, wenn du jetzt den Mund nicht aufmachst. Ja. Wie schlimm, also wirklich, je mehr Zeit du verstreichen lässt, desto schwieriger wird es. Und du bahnst, wenn du es ihm nicht sagst, belügst du nicht nur deinen Freund, sondern du belügst ja auch dein Kind. Irgendwann wird das Kind das ja auch erfahren, wer der Vater ist oder erfahren wollen. Das Kind geht dann davon aus, dass dein jetziger Freund der Vater ist. Ja, ich meine... Weiß denn dein Ex-Freund davon, was passiert ist? Nein, da weiß er auch nichts. Der ist eigentlich so. Du hältst das so alles unter der Decke. Wer weiß denn überhaupt davon, außer wir jetzt? Eine Freundin von mir weiß das. Was sagt die Freundin? Ja, die kann da nicht viel zu sagen. Sie sagt zwar auch, sag es ihm, aber die Angst davor halt, dass er mich verlässt, ist halt größer wie, ja. Wie überhaupt fühlst du dich denn im Moment, wenn du mit ihm zusammen bist, wenn ihr über das Kind redet, wenn er dich streichelt und wenn ihr über die Zukunft sprecht? ja, nicht so gut. Ich meine, ich versuche das halt so gut wie es geht zu überspielen. Mhm. Und wenn dann halt irgendwann mal so auf den Ex-Freund zurückzukommen wird, dann wird halt ganz schnell das Thema gewechselt. Mhm. Kennen die sich, die beiden Jungs? Ja, die kennen sich. Mhm. Und wie, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Ja, also nicht so gut. Mhm. Ne? Mhm. Also ich war mit meinem Ex 3 Jahre zusammen. Mhm. Mhm. Und hatte dann mit meinem jetzigen Freund Stress. Mhm. Und es war halt irgendwie kein anderer da, außer mein Ex. Und wo wir dann halt Schluss gemacht haben, haben wir dann halt beschlossen, gute Freunde zu bleiben. Mhm. Ja, und da halt keiner da war, außer halt mein Ex, bin ich dann halt da hingegangen und habe mich dort ausgeheult. Mhm. Ja, und irgendwie ist es dann passiert. Irgendwie wollten wir das beide. Mhm. Habt ihr denn schon irgendwie mal was von Verhütung gehört? Ja, doch. Aber ja, ist so ein großes Fremdwort, glaube ich, nicht. Aber hat euch in dem Moment auch nicht sehr interessiert, offensichtlich. Nee, irgendwie nicht. Mhm. Weil ich vertrage die Pille nicht. Mhm. Also ich kriege davon Brechgefühl. Mhm. Oh, es gibt aber viele andere Dinge, die man da anwenden kann, ne? Zum Verhüten. Ja, aber naja. Du belügst... Wie? Ist halt umgelaufen. Ja, nee, so leger können wir damit jetzt nicht umgehen. Ne? Es geht ja um ein Kind, es geht um einen Menschen, um ein neues Lebewesen. Übrigens ist es auch ein großer Betrug deinem Ex-Freund gegenüber, denn der hat ein Kind, wird dann ein Kind demnächst haben und der weiß überhaupt nicht, dass er Vater ist und geworden ist. Also ich kann dich wirklich nur ermahnen, ermuntern, aus diesem Lügengeflecht auszubrechen und die Risiken, die damit verbunden sind, wirklich in Kauf zu nehmen, Tina. Du hast dich reingeritten. Ja, du bist schuld. Du bist schuld. Du. Nur du, ne? Ich habe ja schon das schlechte Gewissen. Ja. Und ich habe am Anfang auch irgendwie, sage ich jetzt mal, das hört sich das gleich ein bisschen krass an, aber ich habe halt am Anfang an Abtreibung gedacht. Mhm. Nur irgendwie habe ich dann auch wieder so gedacht, das Kind kann ja halt in dem Sinne nichts dafür. Mhm. Weil ich meine, es war mein Fehler und und wir ziehen jetzt zum 1.11. um. Da, ne, Mietvertrag und alles ist schon fertig. Mhm. Und mein, wenn ich Ihnen das jetzt sage, ne? Kein Pardon, Tina. Deine Schuld wird, wie gesagt, von Tag zu Tag größer, wenn du es ihm nicht sagst. Du hast 3 Menschen mit einbezogen, nämlich deinen Ex-Freund, deinen Freund und diesen neuen Menschen, der da in dir entsteht. Und alle sind jetzt an deiner Lüge beteiligt im Moment. Ja. Ich habe Geschichten hier in dieser Sendung gehört, sage ich dir, wo Frauen das ihren Freunden erzählt haben, die in ähnliche Situationen machen wie du jetzt. Und da war die Liebe so groß zu ihrem Freund, dass der Freund gesagt hat, okay, ich respektiere es sehr, dass du mir das gesagt hast, die Wahrheit gesagt hast, ich akzeptiere das Kind. Das muss ja... Das wird aber bei Ihnen, glaube ich, nicht der Fall sein. Ja, ich kenne euch nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ja, er ist ja jetzt auch nicht da. Mhm. Also, ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich nochmal ausholen würde, was zu sagen. Meine Meinung ist ganz eindeutig, Tina, ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Du hast Mist gebaut, jetzt musst du auch Verantwortung zeigen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, denk mal drüber nach, lass es mal nachwirken, ne, unser Gespräch. Mhm. Alles Gute. Ja. Von Herzen, für euch alle. Ja, danke. Tschüss, Tina. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Franz am Telefon und er ist 61 Jahre alt. Ja. Ja, Franz. Guten Morgen, Domian. Morgen, Franz. Was ist dein Thema? Ja, über meine Blindheit. Du bist blind? Ja. 61 Jahre. Bist du von Geburt an blind? Nein, 1962 ist das passiert. 1962, du warst ein junger Mann. Ja, war ich 24 Jahre alt. Und was ist da passiert? Ich stehe auf samstags morgens und gehe ins Badezimmer über dem Spiegel, mache die Lampe an, sehe mich schon, aber da kam nichts mehr. Ach. Wie, du bist über Nacht blind geworden? Ja, ja. Aber du konntest schon noch aufstehen und ins Badezimmer gehen. Da hast du noch was gesehen, oder ja, wie? Schatten. Schatten. Und dann habe ich die Lampe angemacht, aber ja, nichts mehr. Also du bist wirklich über Nacht blind geworden? Ja, ja. Wie kann das sein? Ja, ich weiß es nicht. Wissen die Ärzte auch nicht. Moment mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann in dem ersten Moment in große Panik und Angst gerät. War das bei dir so? Ja, war ich so. Was ist denn dann passiert? Hast du einen Arzt, bist zu einem Arzt gefahren oder? Nein, habe ich Krankenwagen angerufen und bin ich nach Köln, nach der Lindenbosch gefahren worden. Das ist ein großes Krankenhaus hier in Köln. Hm? Ja. Du warst 24 Jahre alt. Hast du da alleine gelebt oder bei den Eltern noch? Bei meinen Eltern noch. Was haben die gesagt? Ja, nur was sollen die viel sagen? Meine Mutter noch. Mein Vater war schon 58 verstorben. Mhm. sicher auch meine Mutter, die ist mehr nachgegangen als für mir selber. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen. Und was haben die Ärzte da? Die haben mich untersucht und war leider kein Bett frei. Dann musste ich wieder zurück, musste ich montags morgens am 20. Mai musste ich dann wieder antreten. Wie, dann hast du das Wochenende ganz allein, also dann alleine zu Hause verbracht, in Blindheit schon? Ja, ja. Das ist ja Horror, ist das ja. Du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Was haben die denn mit dir gemacht? Ja, die haben mich untersucht, alles. Ne, und haben dann festgestellt, dass ich beide Seiten die Netze kaputt habe. Mhm. Und das kann über Nacht passieren? Ja, ja. Mhm. Dann hat sich dein Leben, hat man denn dann irgendetwas gemacht? Hat man dich operiert oder irgendwelche Dinge unternommen? Ja, ich bin operiert worden. Hat aber nichts genutzt? Nee. Mhm. Da habe ich innerhalb 2 Jahren habe ich da gelegen mit Abständen. Ne? Mhm. Und wie viel Mal bist du operiert worden? 10 Mal. 10 Mal? Ja. Und gar kein Resultat? Nichts gelungen? Nein. Und bis 1970 konnte ich noch hell und dunkel unterscheiden. Seitdem ist ja nichts mehr. Mhm. Wie hat sich denn dann damals, ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit ein großer Schicksalsschlag war, natürlich. Ja, ja. Wie hat sich denn dann dein Leben verändert? Du warst ein junger Mann von 24. Was hast du damals vom Beruf gemacht? Maurer. Maurer. Damit war schlagartig nichts mehr, ne? Nee. Wie hast du dann gelebt? Und da bin ich umgeschult worden in Düren auf der Blindenanstalt, Blindenschule. Ja. Und da wurde ich als Träger ausgebildet und war ich mit meiner Schulung fertig und da kriegte ich keine Stelle. Mhm. Und dann hat die Firma May in Erlstadt, wenn du das schon mal gehört hast. Nee, habe ich noch nicht gehört, aber ist auch egal. Lebensmittelgroßhandlung. Ah ja. Mhm. Und da habe ich dann noch etliche Jahre gearbeitet, dass ich ein paar Mark Rente bekommen. Mhm. Jetzt bist du 61 Jahre alt. Ja. Wie hat sich das denn so ergeben mit, hast du alleine gelebt oder? Nee, ich bin seit 1977 verheiratet. Seit 77, dann hast du als blinder Mann dann eine Frau kennengelernt. Ja, ich habe die Frau kennengelernt, habe aber nie gesehen. Mhm. Du hast deine Frau noch nie gesehen? Nee. Ja. Wie hast du sie kennengelernt? In der Wirtschaft. Im Gasthaus irgendwo? Ja, ja, hier bei uns im Ort. Aber die Frau ist sehend. Die ist nicht blind, deine Frau? Nee, die ist voll sehend. Ja. Da bellt ein Hund im Hintergrund. Ja, ja. Ist das ein Blindenhund? Hast du einen? Nee, einen Blindenhund hatte ich, aber den musste ich abgeben. Ja. Nur sind ja viele, viele Jahre vergangen seit diesem Unglück damals und den Untersuchungen auch im Krankenhaus. Ja. Wie ist denn heute so der Stand der Medizin? Könnte man dir denn helfen? Bist du noch in Behandlung? Ich bin immer noch in Behandlung beim Augenarzt, ja. Mir könnte geholfen werden in Amerika. Dir könnte geholfen werden? Ja, in Amerika. Aha, was könnte man da machen? Hat der Arzt dir das erklärt? Nee, die erklären das, aber da haben die ihre Lateinwörter, das kenne ich ja nicht. Versteht man kein Wort im Prinzip. Nee, und ich habe aber auch nicht natürlich Kleingeld für nach Amerika zu fliegen. Also in Amerika könnte man das machen, aber das wäre halt und dann sehr teuer. Ist es noch ein Verständnis, ob ich überhaupt wieder an 10 komme, ne? Mhm. Gebe ich das Geld aus und sehe doch nichts. Hat der Arzt dir denn gesagt, wie teuer so eine Operation in Amerika wäre? Ja, das wird dann ein Jahr dauern, bis ich dann wieder zurück bin. Ungefähr 1 Million. 1 Million? Ja. Also du müsstest sehr lange da behandelt werden. Ja, ja. Vielleicht ist es nicht gerade 1 Million, aber es wäre wahrscheinlich sehr viel Geld, wenn du sogar ein Jahr dann noch therapeutisch betreut wirst. Ja, ja. Ja. Ist das nicht ein sehr trauriges Gefühl, wenn man so weiß, da könnte man Hilfe kriegen, aber man hat einfach die Kohle nicht dafür? So sieht es aus. Mhm. Schlimm genug, ne? Zweifelst du da manchmal auch so an der Gerechtigkeit unseres Systems, Gesundheitssystems? Nö. Das nicht? Nö. Hm. Habt ihr Kinder auch? Nein. Die Ärzte haben davon abgeraten, wenn ich Kinder, könnte es sich übertragen. Hm. Dann habe ich da die Finger von gelassen. Was, Franz, wenn du jetzt so zurückdenkst, all die Jahre, was war für dich das Schwierigste mit deiner Blindheit, als blinder Mann, als blinder Mensch zu leben? Ja, aber das ist, dass ich nichts mehr unternehmen kann alleine, ne? Das ist ja gerade das Risiko. Meine Frau, die bringt mich zu Gaststätte abends mal 1 Stunde, dass ich unter Leute komme, die kommen mich auch wiederholen nach 1 Stunde, ne? Alleine schaffe ich das auch nicht mehr, weil die Bürgersteige von Motorrädern und von Fahrrädern und Autos stehen. Da habe ich schon manchmal an Autos Spiegel abgebrochen, wo ich nicht führen konnte, ne? Ich bin hochversichert, ne? Aber was nutzt mich das? Wenn du zurückdenkst, nun ist das sehr lange her, als du noch sehend warst, ja. Was war das Schönste, an das du dich so erinnerst? Was würdest du am liebsten, wenn es denn ginge, wiedersehen wollen. Ja, wiedersehen, ja, was soll man jetzt gerade sagen, ne? Ja. Dass man wieder am Fußballplatz sehen ja. kann und sieht die Beinchen da laufen. Die, ja. ja. Und deine Frau natürlich, ne? Ja. Wie stellst du dir deine Frau denn vor? Das ist ja verrückt. Du kannst sie ja nur ertastet haben bisher, ne? Ja, hab ich ja, ja. Aber halt noch nie gesehen. Wie stellst du sie dir vor? Ja, wie stelle ich mir das vor, wie eine normale Frau ist, ne? Mhm. Aber ihr habt auf jeden Fall eine gute und glückliche Ehe. Hammer, ja. Und, kommt schon mal Streit vor, das ist ja vor allem. Ja, Verschiedenheit. Völlig normal, ja. Ja. Franz, ja. gab es denn in all den Jahren mal auch so Momente, wo du so mit dem Schicksal gehadert hast und hast gedacht, warum habe ich das denn verdient? Da denke ich oft an, Ja? Wenn hier die Kollegen bei mir ans Fenster kommen, ich bin viel an der Straße am Fenster, mhm. die kommen, ich habe zwar dunkle Brille an, die sehen aber nicht von Meditänen laufen. Ne? Mhm. Also, nee, das ist ein Schicksalsschlag, den kann man keiner abnehmen. Ne? Mhm. Also dieses, damit abgefunden hast du dich... Habe ich mich schon. Hast du dich schon? Mhm. Ja, ja, ja. Wird ja doch nicht mehr besser. Mhm. Also Franz, ich finde schön, dass du eine nette Frau hast. Ja. Und das ist ja wichtig, dass du nicht alleine bist und ja, nicht ja. alleine warst all die Jahre, ne? mit diesem Schicksal. Ja. Und ich wünsche dir sicher auch im Namen aller, die jetzt zuschauen und zuhören, alles Gute und dass ihr noch weiter viele glückliche Jahre habt, ihr beiden. Ja, danke schön. Und dass du sonst gesund bleibst auch. Ist sonst denn alles so im grünen Bereich gesundheitlich? Ja, ja, ja. Ein bisschen kleine Bewegchen, die man so hat. Ja, ist auch normal, ne? Ja, ja. Grüß herzlich deine Frau von mir. Ja, danke schön. Tschüss, Franz. Alles Gute. Bleib so mit deiner Sendung, ist okay. Jo, wir versuchen es. Ja. Tschüss. Tschüss, Domia. Ja, tschüss. Es geht weiter mit Thomas. Und Thomas ist 42 Jahre alt. Ja, hallo, Domia. Morgen. Dein Thema. Ja, erstmal wollte ich dir herzlichen Glückwunsch zu deinem Rat der Woche. Ja, vielen Dank. Ich habe die Sendung gesehen, ich fand es sehr lustig. Überhaupt der Mensch, der, naja, ich denke, der kann da wirklich die letzten Lachmuskeln rauskitzeln. Aber das ist eigentlich nicht mein Thema. Nein. Mein Thema ist, wo wir gerade von Amerika gesprochen haben, die Geschichte mit dem kleinen jungen Raoul, was dort passiert. Eine sehr üble Geschichte, ne? Ja, ich würde auch sagen. Also ich habe mir das jetzt in den letzten Tagen verfolgt und eigentlich interessieren mich solche Geschichten weniger, aber wenn man jetzt sieht, was mit dem 10-Jährigen, denn er war ja bei der angeblichen Tat, war ja erst 10 Jahre alt, dass man 11-Jährigen wegen angeblichem sexuellen Missbrauch an der eigenen Schwester... Idiotisch, ne? Erstens das, und zweitens, dass man ihn dann auch noch mit Handschellen und Fußfesseln vorführen muss. Ich glaube, die können sich überhaupt nicht vorstellen, welchen psychischen Schaden so ein Kind nimmt. Also ich will mal eine ganz drastische Formulierung benutzen. Ich finde, das ist Kinderschändung von Amts wegen. Ja. Was die da veranstalten. Ehe dieser Junge wieder richtig hingebogen wird, wenn überhaupt, was der durchgemacht hat, in dem Knast zu sitzen, von den Eltern getrennt zu sein, das kann man, glaube ich, überhaupt gar nicht ermessen. Ja, du hast eben auch die Sendung von Jauch angesprochen, da waren die Eltern ja auch. Ja, dabei. Genau, ja. ja. Und sie können noch nicht mal ihrem Sohn Beistand leisten, denn sie müssen jederzeit davon ausgehen, in Amerika mitverhaftet zu werden oder eventuell, dass die ganze Familie aufgetrennt wird wegen einer solchen Geschichte und dann auch nur, weil eine Nachbarin sie angeschwärzt hat. Und dann muss man wirklich fragen, ob dieses amerikanische Rechtssystem überhaupt noch was mit Menschenwürde oder Menschenrechten zu tun hat. Also das macht uns, glaube ich, nochmal deutlich, was für eine andere Welt dieses Amerika, diese Vereinigten Staaten von Amerika sind. Ja. Und eine Welt, der es nicht nachzustreben lohnt, finde ich. Das merken wir ja immer wieder, was für eine kleinkarierte puritanische Moral dort herrscht. Und uns wird immer Amerika so als das große Vorbild vorgehalten. Ne? Ja, in den USA. Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Freiheit. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Wenn ich schon immer diesen Satz höre, ja, in Amerika ist man schon viel weiter. Pustekuchen. Vielleicht in irgendwelchen wissenschaftlich-technischen Entwicklungen. Aber was das Menschliche angeht, das Moralische angeht, sind wir in Europa oder wir in Deutschland tausendmal weiter. Man sieht es ja auch beispielsweise an diesen ganzen Gerichtsurteilen, die stattfinden, wo Menschen zum Tode verurteilt werden und dann müssen sie 25 Jahre auf dieses Urteil warten. Wie viele Kinder alleine in den USA inhaftiert sind und wie viele Todesurteile es für Kinder gibt, das ist unglaublich. Und ich denke, dieses Beispiel habe ich dann eben deinem Kollegen am Telefon gesagt. Wenn man danach gehen würde, müsste man ja den Präsident Clinton auch in Hand und Fuß fesseln, vor Gericht stellen, weil er auch eigentlich einen sexuellen Missbrauch oder eine Belästigung an dieser Monika Lewinsky gemacht hat. Und das ist alles totgeschwiegen worden. Es ist, ich glaube, dass man dort alles mit zwei unterschiedlichen Maßstäben misst. Auf der einen Seite soll es die Freiheit sein und auf der anderen Seite wird die Freiheit mit Füßen getreten. Gerade bei so einem kleinen Jungen, selbst wenn, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein 10-Jähriger sich überhaupt bewusst ist, selbst wenn er sie wirklich unsittlich angefasst hat, ob das jetzt Absicht war oder ob das eine, also ich glaube, würde, das Doktorspielchen waren, wie so in dieser Art, im höchsten Falle. Aber von sexueller Belästigung oder Nötigung oder Missbrauch gar zu reden, ist so dämlich, dass man eigentlich gar nicht drüber sprechen möchte. Ne? Aber ich glaube, man muss es tun. Man muss es tun, ja. Ich habe diese Frau auch im Fernsehen gesehen, die die Anzeige aufgegeben hat, eine belanglose Person. Eine belanglose Person, wie sie das auch begründet hat, wo man schon an allen Ecken es herausroch, dass es der einfach nur um Rache ging, weil die diese Familie nicht mag. Ne? Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, man hat ja auch gemunkelt, die Frau ist ja wohl auch als Kind sexuell misshandelt worden oder irgendwie sowas, hat sie das jetzt vielleicht auf diesen Jungen überproduziert oder wie auch immer. Aber ich weiß auch nicht, wie die deutsche Öffentlichkeit da reagieren sollte. Ich bin also schon der Meinung, dass... ich glaube, dass diese Amerikaner so von sich eingenommen sind, dass denen das völlig scheißegal ist, wie die deutsche Öffentlichkeit reagiert darauf. Ich meine vielleicht die Weltöffentlichkeit, denn sagen wir mal, die Schweizer versuchen natürlich auch durch diese Unterschriftensammlung, ich glaube Amnesty International haben sie glaube ich auch eingeschaltet. Sie sollten vielleicht erstmal damit anfangen, wenn man bedenkt, dass jeder Idiot sich in Amerika eine Waffe kaufen kann. Das kommt ja auch noch dazu, dass solche Dinge da passieren. Sie sollten in ihrem Rechtsstaat mal ein bisschen aufräumen, denke ich. Also man kann hoffen, dass vielleicht große Organisationen wie Amnesty International etwas ausrichten können. Hoffen wir das mal. Hoffen wir auch, dass es vielleicht von politischer Seite, wer weiß, doch aus der europäischen Ecke etwas Druck gibt oder dass das thematisiert wird. Und wir können eigentlich daraus lernen, wieder mal lernen, dass dieses Land nicht zum Vorbild dient. Ja, ne? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube auch, dass viele Sachen von Amerika hier nach Deutschland rübergekommen sind, wo wir eigentlich nicht drum sein durften. Ich habe da beispielsweise Jugendkriminalität und solche Dinge. Und überhaupt dieses Nacheifern nach diesem amerikanischen Stil, was man in Deutschland sieht, ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben, aber... Nein, es ist ja nach wie vor wirklich es ist schrecklich. Es gilt, alles, was aus Amerika kommt, gilt als modern, als das fängt mit der Sprache an und endet dann bei irgendwelchen Filmen oder was ich jetzt, Hobbys oder Laufen, Sport, also alles Mögliche. So Also wir sind ja, glaube ich, einer Meinung. Ich habe noch keinen irgendwo gehört oder gelesen in Deutschland, in Europa, der das unterstützt und der sagt, ja, das ist richtig, was da passiert. Also wenn der Junge in irgendeiner Form eine Schuld trifft, dann sollte man ihm zumindest versuchen, auf psychologischer Basis, kinderpsychologischer Basis zu helfen und nicht ihn so vorzuführen. Ja, man darf ihn nicht von den Eltern trennen. Genau, von den Eltern trennen, Und die versuchen ja jetzt auch noch, den Eltern alles Mögliche in die Schuhe zu schieben, weil angeblich hätten sie ja schon Pornos gedreht. Aber die Großmutter hat, habe ich ja neulich in einem Interview gesehen, dass die Eltern so vorsichtig gewesen sind. Selbst wenn sie solche Filme gehabt haben, haben sie immer weggeschlossen, sodass die Kinder gar nicht rankamen. Und es ist wirklich sehr schwierig, muss ich sagen. Danke dir für deine Meinungsäußerung. Gut, tschüss Thomas. Alles Gute mit deiner Sendung. Dankeschön. Vielleicht wirst du ja nächste Woche wieder gewählt. Vielleicht. Tschüss. Okay, tschüss. 1.29 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Live Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, das heißt, ihr könnt hier ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema böse Kinder. Ich möchte mit Eltern reden, die meinen, böse Kinder zu haben. Ich möchte mit Kindern reden, die meinen, böse Kinder zu sein und vielleicht jetzt geläutert sind. Dann noch ein Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche Dienstag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir hier wieder mal prominenten Besuch. Neben mir wird Max Schautzer sitzen. Und Max Schautzer wird sich euch stellen, euren Fragen und eurer Meinung über ihn. Ihr könnt eine ganze Stunde hier mit Max Schautzer und mir telefonieren und halt über das Thema und seine Karriere und das Fernsehen, alles, was euch an ihm interessiert, darüber können wir hier reden. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Morgen böse Kinder, heute sind alle Themen möglich, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Jana, 19 Jahre ist dran. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jana. Heute hört sich meine Stimme nicht so prickelnd an, aber es ist egal. Du Arme, bist du krank? Ja, ein bisschen. Halsschmerzen? Ja. Husten? Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema, weswegen du angerufen hast, oder doch? Auf Wunsch eines einzelnen Herrn rufe ich heute nochmal an. Am Freitag hatte ich schon mal angerufen. Ja. Wegen dem Kundenbetreuer, sozusagen, wie du ja so schön sagst. Wegen was? Wegen dem Schaffner. Wegen dem Schaffner? Ja, genau, wegen der OME. Jetzt muss ich mal noch... Ach, ja! Ja! Jana, natürlich. Jetzt, genau. Du bist... das war die Ostmecklenburgische Eisenbahn, ne? Genau. Jetzt raff ich das erst, weil die Stimme wirklich völlig anders klingt. Ja, Entschuldigung. Nein. Ist ja gar nicht schlimm. Wir fassen das nochmal zusammen für die Leute, die letztens nicht dabei waren. Du bist in ein Schaffner der Ostmecklenburgischen Eisenbahn verknallt, ne? Mhm. Und fährst seit einem Jahr... Und wirfst ihm schöne Blicke zu. Mhm. Und es ist aber noch nichts passiert, ne? Okay. Außer Kleinigkeiten. Und ich habe dir gesagt, du musst jetzt Kontakt aufnehmen mit ihm. Ich habe dir gesagt, steck ihm einen netten Zettel zu, einen Brief mit deiner Telefonnummer. Ich fiebere! Was ist denn nur geworden? Erzähle! Naja, ich wollte ihm den am Sonntag geben, aber der war nicht da. Also, ich muss mal simultan übersetzen. Also Sonntag wolltest du ihm den Zettel geben, den Brief, er war nicht da. Mhm. Und dann habe ich das am Dienstag gemacht. Ja. Und heute habe ich die Antwort aufgekriegt. Heute hast du die Antwort bekommen. Mhm. Was hast du geschrieben in dem Brief? Na, dass ich halt ziemlich lange schon mit Ostmecklenburgischen Eisenbahn fahre. Jana, huste mal einmal richtig durch. Ich kann dich fast überhaupt nicht verstehen. Ja, ich hoffe ja. Dass ich jetzt mit Ostmecklenburgischen Eisenbahn schon ziemlich lange fahre und dass ich ihn halt nett finde. Dass du ihn nett findest? Ja. Und dann halt darunter eine Palme mit Sonnenuntergang gemalt. Eine Palme mit Sonnenuntergang hast du drunter gemalt? Ja. Ich hatte gerade eine Weile und hatte meine Telefonnummer. Und die Telefonnummer? Ja, genau. Und er hat eigentlich ziemlich positiv darauf reagiert. Wie lange hat es gedauert, bis er reagiert hat? Gar nicht lange. Ich habe ihm den gegeben und er hat es schon gekannt. Das war richtig süß. Und dann heute, dann saß ich wieder im Zug und er saß auch drin. Ja, er hat dich dann angerufen, oder wie? Nein, hat nicht. Und ich habe ihn dann heute gefragt und frage nach und. Mhm. Ja, habe ich nicht gesagt. Ja. Und er sagte so, ja, ich soll mal bitte zu ihm kommen. Mhm. Da haben wir uns unterhalten und das war eigentlich ganz cool. Ja. Und wir sind jetzt gute Freunde. Also so schnell wird man ja noch nicht gute Freunde. Nein, aber... Die Frage ist ja jetzt, die entscheidende Frage ist ja, geht das jetzt irgendwie weiter? Will er sich mit dir mal treffen oder wie? Ja, das kann ja alles sich daraus entwickeln. Ah ja, also... Ich habe jedenfalls nichts dagegen und heute Abend bin ich wieder mit ihm gefahren und wir haben uns richtig gut verstanden. Das ist ja wunderbar. Also, ich hoffe, du bist froh, dass du es gemacht hast. Ja. Und das Lustige ist, seit Donnerstag und Montag bin ich auch nicht mehr solo. Wie, du bist nicht mehr solo? Ich hab durch einen blöden Zufall einen neuen Freund kennengelernt und ich mach den auch richtig toll. Ach, du willst jetzt gar nicht mehr deinen Schaffner haben? Nein, doch, in dem Sinne schon. Bloß, ich habe langsam begriffen, dass es im Prinzip keinen Zweck hat. Ich hab schon so lange auf ihn gewartet. Ja. Und, ich will ja keine 65 werden. Gut, also, aber auf jeden Fall ist jetzt was in die Gänge gekommen. Ja. und ihr werdet euch mal treffen und euch unterhalten und wer weiß, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Genau. So, jetzt werde ich dich weiter und deine Stimme nicht strapazieren, du Arme. Ich wünsche erstmal gute Genesung. Danke. Ne? Und ja, und auch eine gute Entwicklung in der Geschichte mit dem Schaffner der Ostmecklenburgischen Eisenbahn. Ja. Ein so schöner, ein so sehr schöner Name. Mhm. Alles Gute, Jana. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Gott hat die Arme eine schlimme Stimme. Sabine, 22. Möge mir das erspart bleiben, wenn ich die Stimme hätte, könnte ich hier nicht sitzen. Sabine. Ja. Du hast keine angeschlagene Stimme. Nein. Nein. Was ist dein Thema? Hallo? Sabine? Sabine weint? Sabine? Sabine lacht. Ach, Sabine ist doof. Sabine ist doof. Christina, 19 Jahre alt. Morgen. Ja, hi Domian. Ja. Hallo? Die traute sich gerade nicht oder wollte einen Scherz machen. Einen so dummen Scherz. Christina, was ist dein Thema? Frauen bei der Bundeswehr. Frauen bei der Bundeswehr. Du möchtest also zur Bundeswehr? Ja. Warum? Ja, also in erster Linie will ich Rettungsassistentin machen. Nur wenn Frauen an die Waffe dürften, würde ich auch Soldatin machen. Mhm. Finde ich eine gute Einstellung. Ich bin auch dafür. Warum nicht Frauen zur Bundeswehr? Und ich bin auch für die Wehrpflicht von und für Frauen. Du auch? Ja, ja, klar. Also wenn schon, denn schon, ne? Und, aber halt in meinem Bekanntenkreis, die sind sich irgendwie dagegen am Weigern. Ja, du musst ja erstmal selber durchkommen und du wirst ja behandelt wie der Allerletzte. Und also glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also ich weiß halt im Moment nicht, wie ich denken soll und was ich wirklich tun soll. Was treibt denn so ein junges Mädchen wie dich an, eigentlich zur Bundeswehr zu wollen und auch an der Waffe ausgebildet zu werden zu wollen, eventuell? Ja, okay. Ich glaube, mir würde das Spaß machen, so, weil ich mache halt auch jetzt schon jahrelang Kampfsport und ich weiß nicht, mir würde das Spaß machen. Also mir würde das auch nichts ausmachen, irgendwie für mein Vaterland in den Krieg zu gehen. Mhm. So, Also das heißt, wenn es zu einem ernsthaften Einsatz, Gott möge uns davor bewahren, aber wenn es zu irgendeinem Konflikt käme, wärst du dann auch bereit, an die Front zu gehen und halt auch dein Leben zu riskieren? Ja. Mhm. Also wenn ich, zum Beispiel auch wenn ich Rettungsassistentin machen würde, so dann würde ich auch an die Front müssen. So, wenn ich wirklich gezogen werden würde, dann müsste ich halt auch dahin. So, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich mich halt da nur verteidigen muss. Mhm. So. Du sagst, das stößt so ein bisschen auf Befremden bei deinen Freundinnen. Ja. Warum eigentlich? Ja, die meinen, ich müsste da in der Scheiße wühlen und im Dreck wühlen und ich wäre halt das Allerletzte da. Ich würde halt total ätzend behandelt werden. Mhm. Und da glaube ich, sonst würden so viele Leute auch nicht zum Bund gehen. Es gibt ja auch nur, in gewissen Bereichen sind Frauen ja nur auch zugelassen bei der Bundeswehr. Mhm. Und das ist völlig normal, soweit ich informiert bin. Ja. Denen geht's genauso wie den Männern, nicht besser und nicht schlechter. Ja, halt Bewerbungsunterlagen, alles habe ich, weiß noch nicht genau, ob ich sie jetzt wirklich abschicken sollte oder nicht. bist du noch Schülerin? Ich bin jetzt ein Jahr arbeitslos, also ich job mal hier und da. Achso, und das wäre für dich dann auch eine Perspektive, vielleicht zum Bund zu gehen und da auch eine Ausbildung zu machen. Ja, weil halt wenn ich hier im Oberbergischen halt meine Ausbildung machen wollte, so, da reicht mein Abschluss nicht für und die Bundeswehr nimmt einen halt dann so. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, meine Eltern sind damit so in Ordnung, also sie meinen, das wäre in Ordnung. Wenn ich das machen wollte, das wäre halt meine eigene Meinung und mein Wille und wenn ich das wirklich machen will, dann soll ich das machen. Christina, ich würde mich dieser Meinung vollkommen anschließen von deinen Eltern. Wenn du das wirklich so willst und du davon überzeugt bist und das für dich vor allen Dingen auch eine Perspektive ist im Moment, da du arbeitslos bist und in deinem Umfeld da nichts läuft, warum nicht? Natürlich, mach es doch, ist doch gut, ist okay. Und vielleicht, ich gehe ja davon aus, dass sich politisch da auch einiges ändern wird demnächst und die Bundeswehr auch geöffnet wird, noch weiter geöffnet wird für Frauen. Vielleicht kannst du dann auch noch an irgendwie andere Bereiche einschlagen. Ja. Vielleicht wird Christina mal eine Generalin. Wer weiß. Ja, vielleicht. Dann müssen wir alle stramm stehen vor dir. Nee, so hat sich auch nicht. Ja doch, wenn schon, denn schon. Wenn, dann wollen wir auch stramm stehen. Ja. Christina, mach es. Ja, okay. Und alles Gute und toi, toi, toi. Ja, und schöne Grüße aus Gummersbach. Ja, vielen Dank. Ich habe mir schon gedacht, dass du aus Gummersbach anrufst. Das Wort Oberbergisch ist ja immer so was Zündendes. Ja, also Waldbröl. Waldbröl sagt ihr bestimmt auch weiter. Natürlich, natürlich. Ja. Natürlich. Waldbröl liegt, das können wir den Menschen draußen im Lande erklären, ne, 20 Kilometer, ne, ungefähr entfernt. Ja, genau. Ungefähr. Und deswegen zum Thema auf dem Land leben, hier ist es total ätzend. Das ist recht, weil die Frau, die vorgestern angerufen hat, die meinte, es wäre super schön, um Land zu leben. Das nimmt ihr nicht ab. Ich habe jetzt, wobei ihr ja in Waldbrühl in einer Metropole lebt, ne, gegenüber der Frau, die im Sauerland, ich habe den Namen vergessen, in einem 100-Seelendorf wohnt. Ja, aber trotzdem, hier ist es super ätzend. Wenn man hier keinen Führerschein hat, ist man aufgegeben. Also auf zur Bundeswehr, die wird alles besser machen. Das ja, genau. Schöne Grüße ins Oberbergische. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. 30 Jahre alt, ein Mann und sein Name Klaus. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen, Klaus. Dein Thema. Mein Thema. Ich habe nicht das Problem, mein Kollege hat ein Problem. Mhm. Mein Kollege, der lügt. Sobald er den Mund ausmacht, lügt er. Das geht, seit ich ihn kenne, seit 12, 13 Jahren geht das so. Der baut sich eine Welt auf, die überhaupt nicht so existiert. Und wenn er mit dem irgendwo hingeht, der erzählt den Leuten irgendetwas, irgendein Kappes. Ich meine, ich bin der Einzige dann in der Runde, der weiß, dass es nicht so ist. Was erzählt er denn zum Beispiel? Was erzählt er zum Beispiel? So die schönsten Geschichten sind die dann, da waren wir irgendwo in der Kneipe, hat er dann irgendwelche Leute da kennengelernt und erzählt auf einmal, er wäre Geflügelzüchter. Mhm. Ist natürlich klasse. In Wahrheit ist er? In Wahrheit ist er arbeitslos. Arbeitslos. Ja. Vielleicht ist es ganz einfach ein Spaßvogel. Jeder von uns macht doch mal den Scherz und sagt, ich bin Geflügelzüchter. Nee, bei dem geht das ja so weit, der hat das ja dann auch gebracht, dass er den Leuten dann irgendwas versprochen hat, weil er sagt dann, er hat eigene Schlachtung und so weiter und so fort. Achso, Eier umsonst. Oder? Und hat es dann gebracht, dass er dann auf den Wochenmarkt gegangen ist und hat sich da irgendwie eine Gans gekauft für 20 Mark und ist dann hinterher wieder in diese Kneipe rein, ja, und hat den Leuten das für einen Zehner verkauft, hat er kommt für dich ein Zehner. Das ist schon ein bisschen heftig. Ein bisschen heftig, würde ich sagen. Und das macht er seit so langer Zeit, ihr kennt euch so lange schon, und das war von Anfang an so? Das war eigentlich von Anfang an so. Das ist, wie gesagt, die Leute glauben ihm das noch, das ist ja der Hammer. Aber die glauben das, weil der bringt ja wirklich überzeugend drüber. Ist er denn dir gegenüber, wenn ihr beide alleine seid, ehrlich? Teilweise. Mhm. Also ich glaube ihm eigentlich auch nicht alles. Ich sag mal, der Kontakt zu ihm, der ist jetzt in letzter Zeit ist er ein bisschen so dahin geflossen, aber das war bei ihm so extrem, der hat bei seiner Großmutter gelebt, also der ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, weil der kommt aus dem, ich sag das mal ganz kurz, aus dem Scheißfamilienhaus, wo von seinem Vater dann auch fertig gemacht wurde, und hinterher lebt halt auch noch seine Oma, die kannte ich auch, die jetzt ein paar Jahren tot ist, und selbst die hat er belogen und auch beklaut und... Wenn du jetzt nicht mehr so sehr engen Kontakt zu ihm hast, wieso ist das für dich ein Problem? Du könntest einfach denken, na Gott, der ist so, mir ist es scheißegal. Nee, für mich ist es ein Problem, weil also hier, wo ich wohne, das ist jetzt nicht die große Weltstadt, dass man sich da nie mehr sieht. Also man läuft ja genau ziemlich oft über den Weg, und es ist einfach so, wenn ich ihn treffe, oder wenn er sich mal so bei mir meldet, wie gesagt, sobald er den Mund aufmacht, kann ich davon ausgehen, er ist gelogen. Ja, aber das Problem ist doch insofern zu lösen, dass du musst dich ja nicht mit ihm anlegen, aber du kannst ihm ja wirklich aus dem Weg gehen und dich gar nicht groß mehr mit ihm unterhalten. Ihn eigentlich relativ links liegen lassen. Oder? Ja, ich finde einfach nur, dass er ein armes Schwein ist. Mhm. Na gut, ja, aber du hast aber auch nicht die Energie und den Antrieb, dich so richtig mit dem zu beschäftigen und dem zu helfen, da ist ja... Ich habe es ja jahrelang gemacht. Und du bist gescheitert. Und ich habe es ja jahrelang gemacht, eigentlich, wie wir den engen Kontakt hatten. Was hast du denn für eine Theorie, warum der so drauf ist? Der muss ja, das ist doch eine erhebliche Störung, ne, wenn man sich in so eine Lügenwelt einkapselt. Ich schätze mal, dass es Minderwertigkeitskomplexe sind bei ihm. Und es ist immer so schwierig, über Dritte zu reden, wenn der Dritte nicht da ist. Wenn das für dich wirklich ein Problem ist, ich sehe es eigentlich gar nicht so als Problem, geh dem doch einfach noch mehr aus dem Weg und die Geschichte ist erledigt. Auch wenn ihr in einer relativ kleinen Stadt wohnt. Ja, du sagst, geh aus dem Weg und die Sache ist erledigt, nur weil, ja, vielleicht denke ich da auch falsch, aber weil ich denke einfach, das ist ein armes Schwein, sollte man irgendwie helfen. Nur ich weiß nicht wie, weil also alles, was ich bisher probiert habe und wenn ich ihn auch schon mal drauf angesprochen habe, er blockt ja einfach ab und das ist, als wenn du mit der Wand laberst. Mhm. Mhm. Sehr schwer, was dazu sagen. Sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, er wird auch keinen Rat, wenn du mir sagen willst, geh zu einer Beratungsstelle oder geh zu einem Therapeuten, das wird er eh alles abbügeln. Vermute ich mal, ne? Und die Alternative wäre, dass du dich richtig mit ihm beschäftigst, dass du eine richtig enge Freundschaft aufbaust und dich sehr viel mit ihm abgibst, und das willst du ja auch nicht. Insofern musst du halt damit leben, dass er so ist, wie er ist, und wenn es dir auf den Geist geht, geh ihm aus dem Weg, immer mehr. Ja, wie gesagt, tut mir eigentlich nur um den Menschen leid, weil seit seine Großmutter verstorben ist, er lebt ja jetzt alleine, und wenn ich den sehe, ich bekomme das Schütteln so, weil er ist total runtergekommen. Also es gibt nur die Alternative, da musst du dich richtig um den kümmern, Klaus. Richtig, aber so richtig volle Kanne. Nur dann hast du eine Chance, da was zu verändern. Meine Meinung. Ja, okay. Okay, tschüss, Klaus. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Marlene, 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja, ich habe es geschafft. Das hört sich zwar jetzt alles ein bisschen komisch, ich bin ein bisschen aufgeregt, und eigentlich halte es nur jetzt in meiner Wohnung, obwohl hier Möbel drinstehen, aber ich bin durch. Ja. Ich bin bei dir und ich finde es ganz toll. Ja, ich finde es auch ganz toll, und ich höre das Hallen auch überhaupt nicht. Also können wir ganz normal miteinander und entspannt miteinander reden, Marlene. Gut, pass auf. Es geht mir erstmal um deine Mütze. Deine Mütze fehlt mir. Ja, die habe ich ja seit einiger Zeit jetzt nicht mehr mit hierher genommen, weil es Sommer war und es war so heiß, aber jetzt wird's kühler, ich werde sie wieder... Dann bin ich beruhigt. Ja, ich werde sie wieder aufziehen. Ich habe gedacht, da hätten dich schlechte Stimmen vom abgehalten, die Mütze. Nein, also keine Sorge, die Mütze wird wieder auftauchen. Gut, dann bin ich beruhigt. Zum Rat der Woche gratuliere ich dir. Dankeschön, vielen Dank. Dass du so eine Resonanz bekommen hast bei so einer schwierigen... Ein Kind war da, ein toller, ja, ein kleiner Junge. Ja, der Publikum sehr gerne. Ja, er hat auch wunderbar getanzt, der Kleine. Ja, das war herrlich. Und dann Wolle, naja gut, da habe ich eine ganz andere Beziehung. Ich habe da gesessen, habe gedrückt den Daumen. Ich dachte, er wird werden. Ja, er wurde. Es hat mich sehr gefreut, also wirklich. Ja, es war gut. Pass auf, mein Thema ist ein wenig zu deiner Sendung. Ja. Und zwar dein Umgang mit älteren Frauen, alten Frauen, Frauen an für sich. Mhm. Das mir sehr gut gefällt. Mhm. Eindeutige, klare Positionen zu Frauen und Gewalt bei dir. Da du ein Mann bist, sehr. Also, ja. Du wirst wahrscheinlich genauso wie ich und wir erschüttert sein, dass wir das hier so oft zu hören bekommen. Ne? Ja. Das ist sehr, ja, sehr. Aber ich werde dir mal einen Brief schreiben. Mhm. Ich werde dir mal einen Brief schreiben, warum Frauen auch zu ihren gewalttätigen Partnern zurückkehren, bei ihren gewalttätigen. Ich habe selber durch. Mhm. Das ist eine ganz lange, traurige Geschichte. Und ja, schreib mir mal. Ja, mach gerne, ich. Ja. Mhm. So. Und dann lerne ich Frauen kennen, die ständig per Anhalter fahren, also ältere Frauen per Anhalter fahren, um an irgendeinem Chor teilzunehmen. Oder eine Frau lernt auf einer Gala-Veranstaltung einen jungen Liebhaber kennen, und ich finde das so klasse. Und ich sehe deine Begeisterung und ich, ja, und nun wollte ich dir auch das auf. Ich bin nun natürlich auch so ein bisschen begeistert, mache auch ein paar andere Sachen, habe ein ganz schlimmes Leben hinter mir. Und jetzt bin ich 58. Und nun kriege ich vom Bezirksamt, ich lebe in Berlin, oder vom Bürgermeister, bekomme ich nette Briefchen. Und zwar zu Senioren, nee, nicht Seniorinnen-Treff, sondern zu Senioren-Treff. Also ich gehe zu einem Club, wo nur Senioren sind. Also wo ich von vornherein fehle, weil das große I oder das I überhaupt fehlt. Das ist nur eine Äußerlichkeit, muss ich nicht. So, ich werde also eingeladen zur Veranstaltung Fit im Alter. Ich werde zu sämtlichen Beratungen von Krankheiten eingeladen. Kommt man da automatisch in so einen Verteiler, wenn man 58 ist oder wie? Das ist herrlich. Also erst, ich weiß nicht, ob ich depressiv, was auf jetzt kommt, noch was, da bin ich völlig abgefahren. Und zwar eine Veranstaltung, Musikabend in gepflegter Kleidung. Das ist schön. Lieber Domian, ich frage dich jetzt aller Ernstes. Ich habe dieselbe Haarlänge wie du. Ja. Was ist gepflegte Kleidung? Keine Ahnung. Du solltest dir was sehr Provokantes anziehen und da mal hingehen. Ich gehe mal davon aus, dass du noch nicht da warst, oder? Nein, ich war noch nicht. Es ist genau gegenüber. Ich könnte also in Hausschuhen dahin gehen. Es wäre ja mal ein Spaß, mal zu gucken, wer da so hingeht. Ja. Ich meine, einerseits ich habe gerade so überlegt, wenn du das erzählt hast. Einerseits ist es natürlich ganz nett, wenn sich so eine Stadtverwaltung um ältere Leute kümmert. Andererseits ist es natürlich auch ein übles Gefühl, wenn man sich so im Leben fühlt, dann in so eine Ecke auch geschoben zu werden, ne? Und schon der Senilität. So eine Assoziation hat man ja vielleicht so ein bisschen dann dabei auch. Ja, weißt du auch, diese Form, sie sind nett zu mir. Weißt du, nett? Nett? Mhm. Sie sind nett. Also ich bin auch kein netter Mensch. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht. Und sie wollen mich betreuen. Also ich komme auch so in eine Betreuungsschiene, die ich gar nicht. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Thema schon öfters angesprochen, dann haben Leute zu mir gesagt, dann mach was. Geh hin und verändere was. Mhm. Und da sage ich wieder, das werde ich nicht können, die Kraft werde ich nicht haben. Und ich glaube, es müssen jüngere Leute in die Hand nehmen. Mhm. Aber wie lebst du dein Leben mit deinen 58 Jahren? Was machst du zum Beispiel? Pass auf, ich mache. Ich arbeite in einem Frauenzentrum. Mhm. So ehrenamtlich. Nein, habe ich auch gemacht. Mhm. Ich war auf dem Arbeitslosenamt, habe keine Arbeit bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich was Eigenes. Mhm. Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, passt auf, ich das und das kann ich ohne Bezahlung. Mhm. Ich möchte das machen. Ja, kann ich das bei euch? Ja, ist okay. Mhm. Und seit der Zeit arbeite ich, da habe ich dann natürlich auch eine Stelle bekommen und gekriegt. So wahrscheinlich bis zu meinem Rentendasein. Also wie ich lebe, ja, und da engagiere ich mich sehr, tut mir gut, ich bin sehr oft wütend, ich bin nicht nur nett, bin auch nicht nur tolerant, bin auch nicht für alle Frauen da. Mhm. Und ich einmal im Jahr nehme ich meinen roten Rucksack, packe da die nötigsten so 3 Schlüpfer, 2 T-Shirts und so weiter, packe ich dann ein, habe mir vorher einen Flug gebucht und fliege nach Indonesien. Nach Indonesien? Ja, jetzt ist natürlich, das ist ein bisschen scheiße, wir liefern auch Waffen dahin, Deutschland liefert Waffen dahin. Das macht mich natürlich auch schon wieder wahnsinnig wütend. Ich fahre nach Malaysia, ich fahre nach Thailand, verpisse mich auf irgendeine Insel, lerne junge Leute kennen, ob Mann, ob Frau, Weltenbummler, und ja, und da. Also, ich merke schon, dass du auch eine ganz untypische 58er Frau bist, 58er Mensch bist. Ja. Und ich nehme auch diesen, das ist ein interessanter Anruf jetzt, interessant, was du gerade gesagt hast. Das nehme ich sehr ernst. Und das finde ich auch sehr richtig, was du gesagt hast, dass man alte Leute, wenn sie an den Jahren alt sind, ne, dass man die nicht in diese Tüttelecke stellen darf, ne? Ja. Und das ist so, wir entmündigen, ich merke es ja bei den älteren Frauen, mit denen ich auch umgehe. Hier, wo ich manchmal sage, wie sehr bevormunde ich sie auch manchmal, indem ich ihnen Kaffee eingieße, indem ich sie bemuttere und so weiter. Ich bin nicht ihre Mutter. Ich bin wesentlich jünger als sie. Also, das ist ein Plädoyer wirklich für die aktiven, selbstbewussten alten Leute. Ja, wirklich. Ne? Ich habe nun genügend hier schon gehabt, wo ich immer, du hast es verfolgt, wo ich denke, alle Achtung, also tolle Leute sind das. Bleib du, wie du bist, Marleen. Ja. Schöne Reisen, alles Gute. Und wie war das in gepflegter Kleidung? Ein Musikabend in gepflegter Kleidung? Geh doch mal hingucken. Das ist ich werde gucken. Ich werde den Bürgermeister das nächste Mal dazu einladen. Ja, das ist eine schöne Idee. Genau. Und Dobian, vor allen Dingen, du bleibst so mit deinen Ansichten und mit deinen Standpunkten und mit deiner ganzen Klarheit. Wir bemühen uns. Wichtig für uns. Ich und das Team natürlich auch. Ja. Tschüss. Alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Steffi, 19 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo. Hallo Steffi. Du rufst nicht aus Berlin an. Nein. Du bist auch keine alte Frau. Nein. Was ist dein Thema? Oh, eine ganz komplizierte Sache. Also, mein Freund arbeitet in einem Kurzentrum. Wir sind seit 2 Jahren sind wir zusammen. Er wohnt auch bei mir. Und er macht es so, dass er nach dem Feierabend halt gern nochmal in die Sauna geht. Mhm. So, und einer seiner Arbeitskollegen ist schwul. Mhm. Und dieser hat ihn gestern halt einfach spontan mal gefragt, ob er sowas schon mal ausprobiert hätte mit Schwulen. In der Sauna? In der Sauna. Ehrlich, in der Sauna hat der Freund von deinem Freund ihn gefragt? Ja. Mhm. So, ist das eine Sauna innerhalb dieses Kurzentrums? Ja, die können das nach Feierabend, wird ihnen das angeboten. Was macht dein Freund denn? Möglichkeiten zu nutzen. Ja, was macht denn dein Freund da? Er ist so ein Trainer halt. Das Trainer. Sind überwiegend alte Menschen, die mit Übergewichtsproblemen bla bla bla und so dahin kommen. So, jetzt kam diese klare Frage. Ja, und er ist drauf eingegangen. Er ist drauf eingegangen? er hat es noch nicht gemacht und er hat mir das heute alles gebeichtet. Moment, was heißt eingegangen? Ja, die haben es nicht miteinander getrieben, oder wie? Doch. Doch, in der Sauna gestern. In der Sauna. Die beiden Jungs miteinander. Ja, eine ziemlich makabere Situation. Ich wurde damit auch nicht ganz so leicht fertig, wie ich dachte. Hm. Ich weiß total nicht, was ich machen soll. Also er hat mir gesagt, dass er mich liebt und keine, beziehungsweise keinen anderen. Hm. Aber er hatte halt, ja, ihm hat's gut gefallen und er weiß nicht, ob er sowas nochmal wieder machen würde. Hm. Also ich finde ja schon mal erstmal erstaunlich und sehr, sehr korrekt von deinem Freund, dass er dir das sofort am nächsten Tag erzählt hat. Das hat er als Argument ebenfalls benutzt. Nee, das aber irgendwo nicht als Entschuldigung oder so. Ich finde es einfach nur heftig. Ich komme damit nicht klar. Wenn es eine andere Frau gewesen wäre, dann wäre es eine andere Sache. Aber Mann, da kann ich ja nicht mal als Konkurrentin oder so gelten. Das ist einfach nur heftig. Klar, das macht die ganze Sache jetzt nicht weniger schlimm, aber erstmal finde ich es einen guten Charakterzug von ihm, dass er es dir direkt erzählt hat. Ne? Sagen wir das mal so, stellen wir das mal so zur Seite. Wie hat er das denn weiter dargestellt? Nimmst du das ihm ab, dass er das eventuell nochmal machen würde wollen? Also so wie er es mir gesagt hat, kann ich es nur verarbeiten und ich nehme es dann schon an. Mhm. Aber er ist nicht in diesen Freund verliebt oder sowas? Also er liebt mich, hat er mir gesagt. Mhm. Also pass mal auf, es kann ja nur sein, dass dein Freund seine bisexuelle Ader da entdeckt hat. Ja. Das heißt ja nicht, dass man automatisch, wenn man bisexuell ist, halt auch ständig fremd geht und dann auch mit dem anderen Geschlecht Kontakt haben möchte. Wenn dein Freund jetzt sagt, ich möchte mit dir zusammen sein und ich liebe dich, dann das ist das Ausschlaggebende. Ich komme damit nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ach, selbst wenn ich ihn jetzt wieder küsse oder so, dass der mit Mann, es geht nicht. Ich kann das einfach nicht. Naja, aber ist da jetzt nicht auch wieder eine ganz dicke Portion Moral bei dir mit im Spiel? Könntest du es eher, wenn er es mit einer Frau rumgeknutscht hätte? Ich nehme schon an, dass es so ist. Ja, klar, aber... Wobei ich das dann wirklich nicht verstehe, Steffi. Ich bin ein toleranter Mensch. Fremdgegangen ist ohne Ende, aber nicht bei meinem Partner. Ne? Aber erstmal fremdgegangen ist fremdgegangen, ob mit Mann oder Frau. Ja. Dass du natürlich jetzt da keine große Schnitte hast gegen einen Mann, ist auch klar. Aber es ist doch gar kein Thema. Er ist doch nicht in den verliebt. Es ist doch kein Nebenbuhler. Die beiden haben jetzt mal Sex miteinander gehabt, das hat er für sich entdeckt und er fand es ganz okay. Entscheidend ist doch, dass er zu eurer Beziehung steht und er sagt, dass er dich liebt. Was der vielleicht in 20 Jahren oder in 10 oder 5 Jahren mal machen will, ist doch jetzt erstmal nicht relevant. Oder was ja, auch noch. Aber es ist ja im Grunde genommen das Gleiche wie mit einer Frau. Er hat mich betrogen. Er hat dich betrogen. Ja, das hat er gemacht. Und da gibt es auch gar nichts zu reden. Deswegen sage ich ja, das ist völlig egal, letztendlich, ob es ein Mann oder eine Frau war. Aber er hat es dir auch sofort gesagt. Hat er denn zu dir gesagt, dass es ihm leid tut? Nee. Das hat er nicht gesagt? Nein. Er hat es mir einfach nur gebeichtet, dass das Fakt ist, was passiert ist. Und er könnte damit halt nicht klarkommen, wenn er es mir jetzt nicht sagen würde, weil das eine ganz andere Sache ist, als hätte er jetzt mit irgendeiner Frau da was gehabt. Mhm. Er hat zwar gesagt, er könnte sich das vorstellen, dass er das nochmal macht. Ja. Hat er denn gesagt, er will es nochmal machen, solange ihr zusammen seid? Das ist die entscheidende Frage. Dass er sich das vorstellen kann, ist kein Thema. Das weiß ich nicht. Also das sind die Fragen, Chefin, die ich finde, die musst du mit ihm abklären. Ja. Erstmal finde ich, dass du das Recht auf eine Entschuldigung hast. Was ist denn das für ein Typ? Der ist ja fremdgegangen. Ja, nein, der ist ja fremdgegangen. Da entschuldigt man sich, da sagt man, dass es einem leid tut, wenn man den anderen liebt. Ja. So, das ist die erste Sache. Das würde ich mit ihm thematisieren. Die zweite Sache ist, wie er sich das weiter vorstellt. Wenn er denn Spaß auch an Männern hat, das kann er ja vielleicht haben, aber nicht solange ihr zusammen seid. Mhm. Ne? Das heißt, er muss eine Perspektive formulieren. Wenn er sagt, ich habe dich, Steffi, lieb, ich habe das jetzt für mich entdeckt, ich finde es auch ganz interessant, aber im Moment bist du meine Liebe und alles andere schiebe ich zur Seite. Das wäre eine tolle Aussage. Alles andere, was er vielleicht noch sagen könnte, da wäre ich sehr skeptisch an deiner Stelle. Also ich frage mich nur, wie ich mich ihm gegenüber jetzt in Zukunft verhalten soll. Du musst erstmal diese Fragen klären, die ich gerade ausgesprochen habe. Ja. Und da musst du mal sehen, wie er darauf reagiert. Ich meine, man kann ja nur auch verzeihen. Ne? Es ist jetzt einmal passiert und wenn er sich richtig gut entschuldigen würde, dann finde ich, dass eine Liebe sowas aushalten muss. Ich habe mit meiner Freundin drüber gesprochen, die kennt ihn genauso lange wie ich. Und also für sie wäre das eindeutig ein Grund, Schluss zu machen. Nein. Das ist die Einzige, die mir da helfen kann. Nein, nicht so schnell Schluss machen, Steffi. Aber wir müssen jetzt hier Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Reden, der Liebe eine Chance geben, nicht Schluss machen. Alles klar? Ja, tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema böse Kinder. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Tschüss.